Zeug ist in der Stadt. Und wenn es ist in deinem Kopf, ist er dich in der Kaufmannsheim. Und du denkst, da wolltest du hinein. Ich leg deine Willen still. Und du tust alles, was ich will. Ich hämmer dir die Werbsucht ein. Und du kaufst deine Seele ein. Ich hämmer dir die Werbsucht ein. Und du kaufst deine Seele ein. Ich bin der Werbpsychologe. Und ich hab dich voll in der Hand. Du bist vor Freiheit. Konsumtourist, das ist alles, was du bist. Ich hab dich über die Konsumrennbahn. Und du kaufst alles in deinem Wahn. Ich lass dich in Ruhe und du bleibst stumm. Ich bring dich nach Hause und du hängst nur rum. Die Einkaufstüten, die ich schmeiß und gleich weg. Morgen kaufst du mir aber bestimmt keinen Dreck. Die Einkaufstüten, die ich schmeiß und gleich weg. Morgen kaufst du mir aber bestimmt keinen Dreck. Ich bin der Aufwärtsverwurde. Und ich hab dich voll in der Hand. Du siehst vor Freiheit nicht mehr deine flimmernde Wand. Ich sag dir, du bist kritisch gesinnt. Und du glaubst, dass wir ein kleines Kind. Ich sag dir, du bist frei, wir sind. Und du glaubst, dass wir ein kleines Kind. Ich bin der Werbepsychologe. Ich bin der Werbepsychologe. Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe. Ich bin der Werbepsychologe. Ich bin der Werbepsychologe. Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe, Psychologe.